Bitte schön. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Doktor. Maharama ist mein Name. Ich bin der zuständige Arzt. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Möckel. Herr Doktor, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Können Sie den bitte wiederholen? Das Ladvi Maharamov, Maharramov. Maharamow, alles klar, Ja, Herr Dr. genau. Maharamow, ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Bernhard Möckel. Möckel. Ja. Mit CK, ne? Mit CK, richtig, ja. Herr Möckel, und wie alt sind Sie? Ich bin 41 Jahre alt, werde dieses Jahr 42 Jahre. 41. Ja. Und wie groß sind Sie? Ja, ungefähr 1,80 Meter. Okay, und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 90 Kilogramm. 90. Okay, Herr Möckel, was führt Sie zu uns? Herr Doktor, ich fange vielleicht mal so an. Ich habe so vor etwa 4 Tagen Halsschmerzen bekommen, konnte nichts mehr schlucken. Meine Stimme ist auch dann auch heiser geworden, also ich konnte nicht mehr gut reden. Und habe dann jetzt Fieber und Schüttelfrost gehabt und jetzt auch Entzündung in der Mundschleimhaut. Also ich kann nichts mehr essen. Und dann war ich gestern beim Arzt, der hat Blut abgenommen und dann hat er mich heute angerufen, ich sollte sofort ins Krankenhaus gehen. Deswegen bin ich jetzt bei Ihnen. Und heute geht es mir auch wirklich nicht gut. Also ich kann kaum aufstehen. Mein Blutdruck, habe ich gemessen zu Hause, ist sehr niedrig, 90 zu 40 habe ich gemessen. Und mein Puls ist auch sehr schnell. 90 zu 40. Ja, und mein Puls ist 123 gewesen und ich bin jetzt zu Ihnen ins Krankenhaus gekommen und habe immer noch Fieber auch. Wann waren Sie beim Hausarzt? Gestern war ich dann dort, ja, nachdem ich dann. Er hat Blut abgenommen und dann Genau, und dann hat er gesagt, er meldet sich Mango. nochmal. Und dann hat er heute die Laborwerte bekommen, hat mich angerufen und gesagt, ich muss ins Krankenhaus gehen. Und hat er etwas anders gesagt? Also sonst, Noch wir haben nur ganz etwas? kurz, gesprochen. Er hat gesagt, er schickt dann die Werte per Fax ins Krankenhaus. Weiß nicht, ob sie schon da sind, aber. Jetzt gucke ich erstmal dann, ne? Ja. Hm. Seit 4 Tagen. Ja, Sie haben ja. gesagt, Halsschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mund, Schluckschmerzen, Schleimhautentzündung. Ach, genau. Schluckschmerzen haben Sie auch, ne? Habe ich auch, ja. Schluck, ja. Seit 4 Tagen. Ja. Gab es einen Auslöser? Haben Sie was bemerkt? Eigentlich nicht so richtig. Also ich habe halt bekannte Rückenschmerzen, die jetzt seit Wochen mich doch plagen, aber mit dem Mund, Hals und Fieber hatte ich keine Probleme gehabt bisher. Das Problem beim Wasserlassen mit dem Stuhlgang. Also Wasser lassen ist jetzt weniger geworden. Also heute habe ich gar kein Urin gelassen. An die Tage vorher gab es eigentlich jetzt keine großen Probleme. Auch mein Stuhlgang war normal. Ja, trinken Sie viel genug? Also seit gestern vielleicht nicht mehr so viel, ich weiß es nicht. Haben Sie in den letzten Tagen eine Infektion, eine entzündliche Erkrankung, wissen Sie? Also vorher nichts, wie gesagt. Waren Sie im Ausland? Nein, also seit einem halben Jahr war ich nicht im Ausland. Aber vor einem halben Jahr? Da war ich in Italien mal gewesen, ja, für 2 Wochen. Ja. Herzrasen, Herzstolpern, Luftnot. Also ich fühle mich heute halt schwach, weil Schwach. das Herz schlägt schnell, aber kein Stolpern, das ist einfach nur ganz schnell. Und ja, ich bin einfach schlapp, sodass ich, wenn ich ein bisschen laufe, auch schon müde, also Atmung auch dann schwierig wird. Aber seit heute erst, gestern, vorgestern war das noch nicht so gewesen. Haben Sie in der letzten Zeit abgenommen? Eigentlich nicht, nein, nein. Und wissen Sie, was für Blut hat der Hausarzt abgenommen? Was für Parameter hat der Das bestimmt? Blut, er hat gesagt, Blutbild ist nicht in Ordnung, deswegen. Ist nicht in Ordnung. Ja, ich muss Ach ins ja. Krankenhaus, ja. Aber was auffällig war, hat er nicht gesagt. Hat er mir nicht gesagt, nein. Dann nehmen wir auch hier Blut, ne? Ja, okay. Okay. Moment. Haben Sie irgendwelche Hautverfärbung oder sowas bemerkt? Nein, ist mir nichts aufgefallen, Herr Doktor. Nein. Sind Sie blass geworden? Kann ich so nicht sagen. Ja. Also, haben Sie chronische Erkrankungen? Also ich habe paar chronische Erkrankungen, ich habe also Rückenschmerzen, deswegen nehme ich auch schon die ganze Zeit Schmerzmedikamente ein. Und da habe Was ich jetzt, für ein Medikament denn? also Novalgien, da nehme ich seit 4, 5 Wochen 4 mal 30 Tropfen ein für die Rückenschmerzen. Die Dosierung würden Sie nochmal sagen? Vier mal Novalgien? drei, 4 mal 30 Tropfen. Aha. Novalgien, ja. Seit wann? Also 4, 5 Wochen bestimmt, so lange habe ich die Schmerzen Ah schon im Rücken. ja. Und warum haben Sie Rückenschmerzen? Das habe ich immer wieder mal, also es kommt immer wieder mal vor, so alle paar Monate, dass ich Rückenschmerzen habe. Also ich war auch beim Orthopäden, der meinte es am ehesten, also degenerativ, hat er gesagt. Aha. Ja, Sie sind aber relativ jung, ne? 41 Jahre. Ja, ich bin Krankenpfleger, deswegen ist Ah, das. schwer, schwer heben und lagern. Noch was außer Rückenschmerz? Also ich habe Gallensteine. Aber das habe ich jetzt keine Beschwerden aktuell. Dann hatte ich mal, ich habe mal ein Magengeschwür gehabt, aber das ist auch schon ungefähr 10 Jahre her. Aber ich habe ab und zu immer Refluxbeschwerden. Moment. Nehme dann auch Pantoprazol ein bei Bedarf. Magengeschwür haben Sie gesagt, Gallenstein haben Sie gesagt, Ja. noch was? Und Asthma habe ich, aber Asthma haben das ist Sie. jetzt eher weniger ein Problem. Wenn es stark ist, nehme ich halt so Salbutamol, Spray. Ja. Waren Sie deswegen im Krankenhaus? Nein. Nee. Nein. Salbutamol, ne? Ja, Salbutamol. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Nein. Nein. Nein. Der Herr Möckel, rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Sehr selten, also nur wenn bestimmte Anlässe sind. Also Okay, das heißt? vielleicht 2, 3 Mal im Jahr, ansonsten nicht. Ah ja. Nehmen Sie Drogen? Nein, ich nehme keine Drogen. Okay, ist Ihnen Allergien bekannt? Bisher sind keine Allergien bei mir bekannt, nein. Die Unverträglichkeit gegen Medikamenten, wissen Sie nicht, ne? Bisher ist da nie was, wirklich nichts gewesen. Bisher habe ich nichts gehabt an Problemen. Okay. Der Novalgien seit 4, 5 Wochen haben Sie Pantoprazol gesagt, ne? Ja. Und Salbutamol. Genau. Und seit wann haben Sie den Gallensteingang? Gallengang? Gallensteine. Gallensteine, ja, genau. Auch schon 5, 6 Jahre. Da hatte ich mal Beschwerden gehabt im Oberbauch. Das ist damit Ultraschall festgestellt worden, aber das hat man sonst nicht weiter verfolgt. Okay. Und haben Sie irgendwelche Beschwerden? Momentan nicht, nein. Momentan nicht. Die Halsschmerzen, strahlen die Halsschmerzen irgendwohin aus? Also nur beim Schlucken halt, wenn ich schlucke, komm, habe ich halt auch noch Schmerzen. Also, was ist denn vom Beruf? Krankenpfleger, ja. Krankung, ah ja. Wo arbeiten Sie denn? Im Krankenhaus. In welchem Krankenhaus meine ich? Im Krankenhaus der Heiligen Maria. Hey. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ich habe 3 Kinder, ja. Sind die gesund? Die sind gesund, ja. Sie leben zusammen. Ja. Leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter ist verstorben, mein Vater lebt noch, ja. Woran ist sie verstorben? Mutter ist an Herzinfarkt am ehesten gestorben. Herzinfarkt. Und ist der Vater gesund? Da hat auch ein paar Krankheiten, da hat Rheuma, Herzrhythmusstörungen. Ansonsten, ja, ist er relativ gesund noch dafür. Was für eine Herzrhythmusstörung, wissen Sie? Der hat Genau. Herzschrittmacher bekommen. Ja. Und was für Rheuma? Das war früher mal also ein schweres Rheuma, wobei das nicht ganz klar war, ob das vielleicht auch rheumatisches Fieber war früher. Also das war nicht ganz klar. Okay, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe Geschwister, ja. Zwei Geschwister, ja. Bruder, Bruder Schwester? und Schwester, ja, genau, ja. Sind Sie gesund? Die haben auch so ein paar Krankheiten. Also die Schwester hat Diabetes. Hm. Unter Blutdruck und der Bruder hat auch so chronische Darmerkrankung. Okay. Naja. Okay, dann erstmal müssen wir auch den Blutbild bestimmen, ne? Müssen wir herausfinden, was nicht stimmt. Okay. Können Sie mir was Ja. geben? Also ich habe also das Novalgin habe ich nehme ich zwar ein, aber es hilft jetzt nicht gegen diese Aphten, die ich im Mund habe. Also ich habe diese Entzündung im Mund mit Aphten, ganz schwere Aphten. Ich weiß nicht, was Sie mir da verschreiben können. Ja, jetzt gebe ich was Ihnen zum aber sonst brauchen Sie noch was? Haben Sie Schmerzen jetzt momentan? Also im Mund habe ich starke Schmerzen, ja. Und da hilft Novalgin Okay. nicht so nicht genug. Ja, ich verstehe. Jetzt gebe ich anders, ne? Okay, Das das ist wäre auch gut. eigentlich nicht ein Schmerzmittel, sondern ein, das ist, wie heißt das? Ein Jetzt gebe ich auch, Lokalanästhetikum. wie bitte? Ein Lokalanästhetikum. Ja, das kann ich auch geben. Okay. Ja. Wollen Sie was hinzufügen? Nee, also Entschuldigung, wenn ich so schlaue Sprüche mache, weil ich kenne mich ein bisschen aus in der Materie. Deswegen erzähle ich manchmal viel. Nee, ist gut. Aber naja, ist. Blutdruck haben Sie auch, ne? Bitte? Niedriger Blutdruck haben Das ist Sie jetzt auch. seit heute Morgen, ja, habe ich gemessen, war niedrig, also war 90 zu 40, wie gesagt, und meine Herzfrequenz war 123, also Und nicht viel. haben Sie auch Fieber gemessen? Ja, ich habe immer noch Fieber, ja, also knapp über 39. Ja, die haben auch Schüttelfrost, ne? Hatte ich jetzt gehabt, jetzt gestern, heute kein Schüttelfrost, war immer noch Fieber, ja. Luftnot haben Sie aber nicht. Also ich fühle mich halt schlapp, ne, seit heute. Ja. Deswegen habe ich auch jetzt bei Bewegung so ein bisschen Atembeschwerden, kann man sagen, ja. Okay, dann, wie gesagt, erstmal schauen wir uns an den Blut an, ne? Ja, Ja, und okay. dann spielen wir nochmal. Alles klar. Ja. Einverstanden. Gut, gibt es Fragen aus dem Chat? Ich gucke gerade mal nach. Lymphknoten ist ihm nicht aufgefallen jetzt aktuell. Nachtschweiß hat er nicht. Husten hat er auch nicht. Impfstatus, ja, also die normalen Impfungen, also Grippe hat er gemacht und Corona. Ansonsten hat er die anderen Impfungen auch normal absolviert, ja. Ja, Lymphknoten war wichtig, ne? Okay. Mundgeruch, ja, kann er nicht beurteilen, aber. Schon so ein bisschen fauliger Mundgeruch kann sein, ja. Aber er kann es selbst nicht beurteilen. Im genitalen Bereich hat er keine Wunden, nein. Und habe Corona-Infektion nicht bekannt. Ist ihm jetzt nicht aufgefallen. Letzten ein, zwei Wochen hat er keinen wesentlichen Kontakt gehabt, ja. Meine Frage wäre, gibt es jemand bei Ihrer Umgebung mit ähnlichen Beschwerden? Keine. Keiner hat solche Beschwerden wie ich, ja. Haben Sie weißen Flecke im Mund bemerkt? Also nur die Aften, ne? Und halt Mhm. als die ganzen Gaumen sind halt geschwollen und gerötet, entzündet. Ja. Gut, weitere Fragen? Wenn nicht, dann will ich eine Schluck, aber Schluckstunk, Schluckstunk haben Sie auch, ne? Schluckbeschwerden, ja, also ja, Schmerzen beim Schlucken, ja. Das vergeben. Ja. So, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Also, mein Verdachtsdiagnose ist Agranulocytose. Sehr gut. Beim Ja. An bei Einnahme Novalgien ist bestimmt viel. Und sonst ein Verdachtsdiagnose ist ein Hodgkin-Lymphom, aber die Lymphknoten haben sie, hat der Patient nicht, aber auf jeden Fall ja, können wir Okay. gucken. Okay. Okay. Sonst der wegen der Dysphagie, ja, es habe ich auch in der Esophagie oder so was gedacht, Ja, aber ja. darin oft, ne, im Mund. Okay. Also Mononukleose kann auch mal so Ah, Beschwerden geben, ja. infektiös Ja. Mononukleose, ja, genau. Das So. wären so die wichtigsten Differentialdiagnosen, ja. Oder halt kann ja auch was sein, dass, sag ich mal, eine Angina tonsillaris und Ausbreitung in Richtung Pharynx und Larynx und Mundschleimhaut kann ja auch Infektion sein. Ja. Das wäre auch nochmal eine normale So. Differentialdiagnose, ja. Aber der Aber wegen des Blutbilds, ne, ist hat ja, stimmt. der Das habe ich nicht Hausarzt verraten. aus Ja. ja. Also der Hausarzt hat gemessen, in der Tat waren das, die Granulozyten waren null, ja? Leukozyten null. Ja, ich Das bestimmt, ja. aber habe ich nicht verraten, aber sind gut selbst drauf gekommen. Sehr gut. Okay. Dann wollen wir Vorstellungen machen beim Oberarzt, oder? Wenn Sie mir 1 Minute geben, Ja, mache wenn ich es gerne, 2 Minuten, ja. ne? Ja, klar. Schreiben Sie alles zusammen und dann können Sie vorstellen. Okay. Ja, okay, wir können anfangen. Okay, bitteschön, ja. Also, guten Tag, Ja. Herr Atmaja. Wir haben den neuen Patienten aufgenommen, Herr Möckel, einen 40-jährigen Patienten. Hat seit 4 Tagen Halsschmerzen, Fieber, hat Schüttelfrost gehabt, Dysphagie und hat Stomatitis gesagt, Aphthen im Mund. Und war die Blutdruck hat er 90 zu 40, deswegen war beim Hausarzt. Und Hausarzt hat Blut abgenommen und aufgrund des Blutbilds hat er uns eingewiesen. In der Vorgeschichte hat er einen Rückenschmerzen. Deswegen nimmt er seit 4 bis 5 Wochen viermal pro Tag Novalgien, 30 Tropfen. Er hat Cholestolithiasis und Ulkus Ventricularis ist schon vorbekannt, kriegt er Pantoprazol und Asthma. Und dagegen nimmt er Salbutamol ein. Er ist nicht Raucher, keine Allergie, schon bekannt. Er arbeitet als Krankenpflege, er verheiratet, hat 3 gesunde Kinder. Die Mutter ist am Herzinfarkt gestorben. Ihr Vater leidet an Rheuma und was ist denn? Herzrhythmusstörung. Herzschrittmacher, habe ich schon geschrieben. Ja, Und schon. der Bruder, beim Bruder befindet sich chronische Darmerkrankung und beim Schwester ist Diabetes und Bluthochdruck schon vorbekannt. Meine Verdachtsdiagnose ist Agranulozytose, aufgrund der Einnahme von Novalgie. Er hat keinen Lymphknoten, er hat nicht über den Lymphknoten geklagt, deswegen Lymphschwellung beklagt. Lymphknotenbeschwellung, ja genau. Aber mein Verdachtsdiagnose ist Hodgkin-Lymphoma und den oberen Atemwegsinfekt kann es auch sein. Erstmal nehme ich Blut ab Okay. und dann, ja. Wie schätzen Sie ihn ein, klinisch? Ist er kritisch, unkritisch der Patient? Wie war denn die Vitalparameter? Die vitale Blutdruck lag bei 90 zu 40. Okay. Die Puls ist Pulsbetrag 130. Okay. Oh, Ja, das ist aber nicht normal, ne? das ist aber nicht normal. Was Dann gehen wir kann erstmal. sein? Was kann sein? Ja. Oder was sollen wir machen? Ja. Den Flüssigkeitszufuhr erstmal Ja, das durchgeben. wäre ganz gut, ja. Okay. Okay, und schnellstmöglich Und Labor den abnehmen. Pausium wie Novalgien geben wir andere Schmerzmittel Ja. gegen Rückenschmerzen. Was zum Beispiel? Was zum Beispiel? Erstmal können wir Paracetamol IV geben. Ne? Okay, ja, einverstanden. Ja. Gut, ja. Gut, und ja, jetzt Er haben Sie kriegt, die. weil er Ulcus ventriculus hat, ist es ein bisschen schwierig, ne, mit dem Paracetamol ist Metoprolol okay. anzufangen. Ja. Aber mich stört so ein bisschen sein Blutdruck und seine Herzfrequenz stört mich ein bisschen. Dann Was kann da vorliegen bei dem Patienten, wenn er Fieber hat und sich schlecht fühlt und aha, eine ja, das kann Granulozytose? Sepsis sein, ja, genau. Ja. Dann auch antibiotische Therapie können wir anfangen. Das würde ich auf jeden Fall machen bei einer Ja, machen wir so Agranulozytose, dann. ja. Genau. Und vielleicht sogar auf Überwachungsstation, ja, Intensivstation. Ja, genau. Ja. Wenn es Müssen Sie machen, ja. Okay. um Telemedien. Kann eine Sepsis sein. Ja, Jetzt haben Sie auch die Blutwerte CHP von 300, okay. PCT 15, 15, okay. ja, Kreatinin 2,5. 2,5. Genau, was machen Sie mit ihm jetzt? Wie gesagt, erstmal den Ultraschall, machen wir Ultraschall. Da Warum er machen Sie auch Ultraschall? Entschuldigung, wenn ich fragen darf. er klagte über Oligurie. Dann müssen Okay. wir den Aufstau ausschließen. Richtig, gut, sehr gut. Und wenn es keinen Aufstau gibt, dann geben wir Flüssigkeit erstmal Ja, prima. und antibiotische Therapie mit Piperaz. Okay. Und was machen Sie noch? Also er hat ja hohes Fieber, Schüttelfrost. Ist es nur wegen der Entzündung im Hals oder kann es auch andere Probleme geben noch bei den Patienten? Also den Röntgenthorax machen wir auch. Das kann auch den Pneumonie sein. Ja. Wie gesagt, und Urin, Ja. wenn wir Genau. das machen kann. Sehr Ja, gut. Ja. Prima. Also muss Infektfokussuche machen dann, ja? auf jeden Fall, ja, genau. Auch Gut. Ultraschall, Röntgentoras und Urin, ne? Okay, ja. Antibiotikatherapie, Flüssigkeit hat alles gesagt. Auf Intensivstation würde ich den auch überwachen, wenn es geht, ja. Und was machen Sie für die, ja, Agranulozytose? Erstmal haben Sie gesagt, stoppen Sie Novalgien. Das ist richtig, Pausieren, ja. ja, Novalgien Genau. pausieren wir. Gut, darf er nie wieder nehmen, ja? Nein. Er darf nie wieder nehmen. Okay. Darf nie wieder nehmen. Gut. Und was machen Sie noch? Was kann man noch machen? Erholt sich das von alleine wieder oder was passiert da? Normalerweise, das weiß ich nicht ganz genau eigentlich. Ne? Also oft ist es so, dass es spontan wieder sich bessert, ja? Nach einer Woche, den Tagen, ja, okay. Und aber er hat jetzt eine Sepsis bei einer kompletten Agranulozytose, also hat keine Granulozyten mehr. Was kann man da probieren? Hat da auch jemand im Chat reingeschrieben, gerade eben, sehe ich gerade. Ja, dann gucke ich erstmal. Gucken Sie mal, ja. Ja, Granulozytostimulanfaktor. Ja, Wachstumsfaktor geben, ja. Ja. Das wäre richtig, ja. Mhm. Gut, okay. Das wären so die wichtigsten Sachen. Was ist eine Differentialdiagnose kam später noch, die auch sehr wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn Sie das Blutbild sehen, dass die Granulozyten null sind, kann natürlich auch was anderes sein. Mhm. Also, wie gesagt, in Hodgkin kann sein, ne? Lymphoma kann sein. Lymphoma beziehungsweise auch dann die Form, die dann auch das Blutbild verändert, also eine Leukämie. Hm? Leukämie, ja genau. Leukämie kann es sein natürlich auch, ja. Das ist auch eine wichtige Differentialdiagnose, ja. Was wäre bei Leukämie vielleicht noch auffällig, außer die Granulozyten? Lymphknotengeschwüll. Muss nicht sein, denn Gewichtsveränderung zum Beispiel. Ich meine das Labor, vom Labor her. Ach, was Labor, noch Lymphopenie. Ja, was noch? Und also auch die anderen Blutreihen könnten betroffen sein, also Erythrozyten und Thrombozyten, ja, Erniedrigung könnte es sein. Ah ja, Panzertopenie. Das wäre dann vielleicht ein Hinweis eher auf eine Leukämie. Genau. Als bei Agranulozytose, aber das kann es auch mal bei Agranulozytose als Begleitreaktion geben. Im Sinne einer Knochenmarksaplasie kann mal sein, in seltenen Fällen mal. Ja. Hm? Okay, aber hat alles Hand und Fuß, was Sie gesagt haben? War eine gute Vorstellung. Danke sehr. Gibt's Kommentare? Ich gucke gerade mal in den Chat, was noch geschrieben worden ist. Ich möchte etwas sagen. Bitteschön, ja. Ja, am Anfang hat der Arzt bemerkt, dass der Patient eine Schock habe, ja. Mhm. Deswegen sollte er diese Gespräch nicht führen, eine kleine Pause. Ja. Und Flüssigkeit zuvor oder eine übersenkende Medikamente verabreichen, danach dieses Gespräch weiterführen. Ja, wäre auf der sicheren Seite, es war nicht ganz eindeutig, aber wäre auf der besseren Seite, wenn man so machen würde, ja. Das ist in Prüfung sehr wichtig, was, ja. Sie können nicht mit 39 Fieber dieses Gespräch weiterführen. Oder 90 so 40 so Blutdruck, ja. Ja. Das ist großer Fehler. Ja. Das war aber beim Hausarzt so, deswegen. Nee, das war jetzt, hat er schon recht, das war am Morgen, als es im Krankenhausgang war es so. Aber es muss man sagen, die Schilderung war auch nicht so eindeutig. Ja? Also es kommt immer auf den Prüfer an. Wenn der Prüfer das von Ihnen will, dass der Patient einen Schock hat, dann kann er das, dann ist es richtig, was ich sage. Da muss man pausieren, Flüssigkeitszufuhr, Vitalparameter messen und dann erst weitermachen. Wenn der Prüfer das nicht so möchte, wie ich zum Beispiel, ja, wenn ich Prüfer wäre, hat er jetzt keinen massiven Schockindex gehabt, hat es sowieso, ich meine, wenn das ein Patient ist, der sowieso einen normalen Blutdruck von 100 zu 60 hat, ja, und dann 90 zu 40, ist es auch nicht so ein großer Unterschied, muss man sagen. Deswegen muss das nicht, ist jetzt kein grober Fehler, aber wenn der Prüfer das in seinem Kopf hat, dass das Schock ist, dann ist es richtig, dann müssen sie so machen, wie eben vorgeschlagen, ja. Also da sind sie auf der sicheren Seite, wenn sie da erstmal stoppen, Vitalparameter messen, Flüssigkeitszufuhr und dann fragen, ob wir dann weitermachen können nach Fieber senken. Und das Fieber hat er auch schon seit 4 Tagen, also es ist nicht so, dass es jetzt akut ist, ja. Insofern war es jetzt kein grober Fehler, das war es nicht. Aber kommt auf den Prüfer an. Wenn der Prüfer das so haben möchte, dann kann es sein, dass er sagt, okay, das ist falsch. Hat aber mit Sprache nichts zu tun, das ist fachlich, ja. Und bei der Fachspracheprüfung ist zunehmend auch fachlich ein Problem, habe ich gehört. Nicht nur die Sprache. Gut, was gibt es im Chat noch? Schaut mal nach. IV-Hydratation, also Blutkulturen, ja klar, also wenn Sie an Sepsis haben, Infektion, Infektfokussuche, haben Sie gesagt, Blutkulturen sind auch immer wichtig. Und Kanozytenfaktor, Thrombozytämie, haben wir keine Esophagitis, ja, das kann man auch nochmal untersuchen, eventuell endoskopisch. Genau, und bei Febrile Neutropenie als Bildung innerhalb von, ja, also man muss dann sofort reagieren. Wenn ein Patient Agranulozytose hat, Neutropenie, muss man sofort mit Antibiotika anfangen, ist richtig. Da zählt jede Stunde. Einen Tag zu spät kann manchmal das Leben vom Patienten bedeuten bei Neutropenie, ist richtig, ja. Okay. Ansonsten war ich aber sehr zufrieden. Patmaja, könnten Sie die Diagnostik wiederholen? Diagnostische Maßnahmen. Diagnostische Maßnahmen hat er schon sehr gut gesagt. Also erstmal Laborkontrollen, Blutbild mit Ausstrich, wenn es geht. Ja. Dann so allgemeine Parameter wie Kreatinin, Harnstoff, Entzündungsparameter. Das wären so die wichtigsten Werte bei der Labordiagnostik. Dann haben wir gesagt, Infektfokussuche, weil er hohes Fieber hat und hohes CRP in dem Fall. Haben wir gesagt, Röntgen, Thorax und Urin als Hauptursachen für Infektionen. Dann hat der Doktor richtigerweise gesagt, der Patient ist anurig, hat hohes Krea, da muss er eine Harnstau ausschließen. Deswegen hat er einen Ultraschall von den Nieren gemacht, finde ich auch sehr gut. Und dann haben wir gesagt, an diagnostischen Maßnahmen eventuell, das hat jemand erwähnt, eine Endoskopie bei Ösophagitis, aber das muss man nicht unbedingt machen. Und dann war es das schon aus meiner Sicht, was an Diagnostik wichtig ist bei den Patienten. Ja. Und dann die Therapie, haben wir gesagt, Antibiotika sofort, Flüssigkeitszufuhr, eventuell Sepsisbehandlung, ja, auf Intensivstation mit Katecholamin, je nachdem, was notwendig ist. Und Wachstumsfaktor bei einer febrilen Neutropenie, muss man sagen, ja. Mhm. Gegen die Stomatitis hilft eigentlich wenig, da müssen die Blutzellen besser werden. Man kann aber Lokalanästhetika geben, ja, wenn der Patient dadurch sehr gestört ist. Ein Pilzmittel kann man geben, wenn man Candida nachweisen kann, ansonsten symptomatisch. Okay, noch weitere Kommentare? Sehe ich jetzt nicht. Dann wären wir für heute durch, würde ich sagen. Ist so, ja. Ja, also das war sprachlich gesehen war sehr gut. Inhaltlich haben Sie auch das Wichtigste genannt. Das Einzige, was der Kollege gesagt hat, wenn ein Patient kritisch sein könnte, müssen Sie halt überlegen, ob Sie dann stoppen und dann sagen, erstmal Stabilisierung, dann Fortführung des Anamnesegespräches. Ja, das wäre eine Sache, die ich auch bei anderen Sachen immer im Hinterkopf haben würde. Auch wenn ein Patient mit Luftnot kommt oder sowas, mit Lungenembolie ist, kann man ja auch manchmal dann auch das Gespräch dann nicht weiterführen, erstmal Diagnostik machen und dann, oder Herzinfarkt, erst EKG schreiben und dann weitermachen zum Beispiel, ja. Aber kommt immer auf den Fall an und auf den Prüfer, was der Prüfer möchte von Ihnen auch, ja. Okay? Ja, okay. Okay, dann mal. Also, man muss nicht bekannt aus. Man muss online machen. Kein Dodebilis, Dodebilis, Dodebilis, Dodebilis, Dodebilis. Başka sorusu olmayan var yoksa bugün de bu kadar olsun inşallah. Oldu mu? Allah razı olsun. Oldu. Tekrar hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.